Langsam schritt ich durch die Gasse, die sich vor mir bildete, zur Mitte der Versammlung vor. Dort erwarteten mich die ältesten und erfahrensten Männer des Stammes. Es war völlige Ruhe eingetreten. Wir ließen uns nieder. Die Pfeife des Friedens ging reihum. Dann sprach der Stammesälteste. Meine Augen sahen viele Sommer kommen und gehen. Sie sahen mein Volk im Kampf gegen die Bleichgesichter und im Kampf gegen unsere eigenen roten Brüder. Ein einziger Mann unseres tapferen Stammes versuchte, diesen aussichtslosen Kämpfen ein Ende zu machen und sein Volk vor dem Untergang zu retten. Winnetou, der Häuptling aller Apachen. Wir alle beklagen den Tod Winnetous, den Manitou, der große Geist, viel zu früh zu sich rief. Es gilt jetzt, einen Nachfolger für den Häuptling aller Apachen zu finden. Als Ältester des Mescalero-Stammes schlage ich vor, unseren Bruder Tillata mit der Häuptlingsfeder zu schmücken. Apachen! Bevor ihr eure Stimme Tillata gebt, müssen wir den Blutsbruder Winnetous, unseren Freund Old Shatterhand, um seine Meinung fragen. Er möge sprechen. Meine roten Brüder ehren mich sehr, indem sie meine Meinung hören wollen. Auch ich möchte für Tillata stimmen. Er ist ein großer Krieger und ein verständiger Mann. Er hat am meisten von der Lehre Winnetous in sich aufgenommen und besitzt die wenigsten Vorurteile der Roten gegen die weiße Rasse. Die beste Garantie für ein friedliches Nebeneinanderleben. Ich gebe meine Stimme Tillata. Oh, ich habe gesprochen. Es mögen sich die Gegner und Feinde Tillatas melden, die seiner Wahl nicht zustimmen können. Der neue Häuptling aller Apachen heißt Tillata. Möge ihm der große Geist helfen, seine Aufgabe im Sinne Winnetous fortzuführen. Hau! Die Geschichte zeigte später, dass der neue Häuptling nicht den überragenden Einfluss auf alle Apachenstämme ausübte wie Winnetou. Die einzelnen Stämme verloren die Fühlung untereinander und erschöpften sich in blutigen, nutzlosen Kämpfen gegen das Bleichgesicht. Das Testament Winnetous, das ich am Nugget-See ausgrub, ist vernichtet, verstreut in alle Winde. Aber auch das geistige Erbe, das er hinterließ, wurde von keinem seiner Stammesangehörigen angetreten. Keiner von allen besaß die überragende Größe und den siegreichen Mut von Winnetou, dem Häuptling der Apachen.